بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs, und die beste aller Rechtsleitungen ist die Rechtsleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen in der Religion. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah, und jede Bid'ah ist ein Irrtum, eine Dalala, und jede Dalala ist in der Hölle, das heißt führt einen zur Hölle. Wir wollen heute, inshallah, weitermachen mit dem siebten von Mahzurat al-Ihram. Wir haben letzten Mal angefangen, Dinge aufzuzählen, die man als Muhrim nicht machen darf. Das heißt, wenn jemand sich im Weihezustand befindet, zu einer Hajj oder Umrah, dann darf er neun Sachen, haben wir gesagt, nicht machen. Und wir haben sechs erwähnt. Ich erwähne noch einmal im schnellen Zuge diese sechs Sachen, die nicht machen darf. Nummer eins, kürzende Haare. Nummer zwei, kürzen der Fingernägel oder der Fußnägel, genauso. Nummer 3, Bedecken des Kopfes, das gilt nur für den Mann. Also die Frau muss ihr Kopf bedecken. Nummer 4, dass der Männliche wieder, dass der Mann etwas anzieht, was auf den Körper, auf irgendeinen Körperteil zugeschnitten ist. Nummer 5, dass der Mann und die Frau und alle nicht sich parfümieren. Nummer 6, dass man nicht auf die Jagd geht. Auf die Jagd geht. Und das haben wir erklärt detailliert, was man jagen darf, was man nicht jagen darf, und wann man schlachten darf und was man nicht schlachten darf. Das haben wir letztes Mal ausführlich erklärt. Und inshallah, wenn wir die Mahzurat al-Ihram fertig haben, werde ich heute erklären das Kapitel über, was muss man machen, wenn man eine Pflicht verletzt hat von diesen neuen Sachen. Genau. Das werden wir schon erklären. Die siebte Sache, die zum Mahzurat al-Ihram gehören, das heißt zu den verbotenen Dingen, die man nicht tun darf, also im Weihzustand, ist Aqdun Nikah. Aqdun Nikah heißt nichts anderes als einen Ehevertrag einzugehen. Das heißt, man darf weder einen Ehevertrag eingehen für sich selbst, man darf weder selbst heiraten, noch jemanden verheiraten, als Wali, noch darf man im Auftrag von jemanden anderes verheiraten. Denn ihr wisst vielleicht, dass der Wali einer Frau darf, wenn er zum Beispiel nicht im Lande ist, darf er eine Bevollmächtigung geben irgendeinem anderen Mann, dass er die Frau, die unter seiner Schirmherrschaft, seiner Wilaya steht, verheiraten darf. Die andere Person darf das, wenn sie eine Vollmächtigung bekommen hat. Das darf man auch nicht. Denn Muslim, das heißt die Person, auch die bevollmächtigt worden ist, darf das auch nicht machen, wenn sie sich im Hajj befindet oder in der Umrah. Aufgrund dessen, was Muslim überliefert hat über Uthman radiallahu anhu, لا ينكح المحرم ولا ينكح. Das heißt, der Muhrim darf weder heiraten, noch darf er verheiratet werden oder geheiratet werden. Und ebenfalls ist es überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Sunan Abi Dawud rahimahullah. Das gleiche überliefert und in einer Überlieferung bei Ibn Majah, und die ist auch authentisch, heißt es wala yakhtub, das heißt, er darf auch nicht um die Hand halten, also Verlobung ist auch verboten während dieser Zeit. Na, es gibt eine Überlieferung, die manchmal Schwierigkeiten bereitet, und zwar hat Ibn Abbas radiallahu anhuma gesagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Maymunah radiallahu anha geheiratet hat, während er in der Pilgerfahrt war. Das ist die Aussage von Abbas. Und der Sanad dorthin ist authentisch. Okay? Und das aber gleichzeitig hat Maymunah radiallahu anha, die sie selbst den Propheten geheiratet hat, auch erzählt die gleiche Geschichte. Und hat aber Ibn Abbas widersprochen. Und hat gesagt, dass er eben sie geheiratet hat und er nicht mehr im Weihzustand war. Und die Ulama sagen ganz einfach zwei Antworten auf diese eine Sache. Erstens, entweder der Hadith von Ibn Abbas Shadh heißt, die Überlieferungskette ist authentisch, aber es gibt einen Hadith, der authentischer ist noch. als dieser. Und das ist in dem Fall der Fall, weil Maimuna radiallahu anha, die selbst in der Geschichte beteiligt war, weiß am besten Bescheid darüber, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Ihram-Zustand war oder nicht. Besser als Ibn Abbas radiallahu anhu selbst. Das ist eine Ansicht. Die zweite Auslegung des Ganzen ist, dass sie einfach in der Ulema gesagt haben, das gehört zu den Dingen, die ausschließlich für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelten. Denn es gibt Dinge, die nur für den Propheten gelten. Und davon haben wir eine schon erwähnt heute. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam darf eine Frau heiraten, ohne dass sie einen Wali hat. Na. Und, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch mehr als 4 Frauen geheiratet. Ja. Und es gibt bestimmte Sachen, die nur für den Prophet sallallahu alaihi wasallam alleine gelten. Das achte, noch was man sagen kann ist, wenn geheiratet wird, während man Muhrim ist, dann ist die Heirat ungültig, aber man muss keine Fidya leisten, man muss keine Sühneleistung machen, sondern einfach die Heirat ist ungültig. Also die Mahdhurat al-Ihram, die Dinge, die man nicht tun darf während dem Ihram-Zustand, sind verschiedenartig. Bei manchen muss man etwas tun, wenn man etwas falsch gemacht hat, bei manchen muss man nichts tun. Also hier ist einfach die Ehe ist annulliert und gilt nicht. Aber was der Mann tun darf, ist Raj'a. Raj'a bedeutet, dass der Mann, wenn er sich von seiner Frau hat scheiden lassen, der Mann im Islam ist es ja nicht so, dass wenn man sich scheiden lässt, dass man sofort geschieden ist, sondern gibt es eine Periode. Ne? Und während dieser Periode darf man ja seine Frau zurückrufen, wenn es die erste oder zweite Scheidung war. Sollte diese Periode fallen in eine Zeit, wo der Mann Muhrim ist, dann darf der Mann seine Frau zurücknehmen. Das gilt nicht als Heirat, sondern gilt einfach als Zurücknehmen der Frau. Das darf man als Muhrim machen. Die achte Sache von Mahdhurat al-Ihram ist der Geschlechtsverkehr selbst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, und das ist einer der Vorteile, die diejenigen haben, die die Übersetzungen lesen. Warum? Weil im Arabischen ist das nicht das Wort Geschlechtsverkehr oder Beischlaf erwähnt, direkt. Das Wort Rafath erwähnt. Das hat uns aber Ibn Abbas radiallahu anhu ausgelegt und hat gesagt, Huwa al-Jima', das ist der Geschlechtsverkehr damit gemeint. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers 197, die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben. Alles. Na, wer allerdings vor dem ersten Tahallul verkehrt, dessen Hajj ist ungültig. Ihr wisst, im Hajj gibt es 2 Tahallul. Das heißt 2 Stufen, wie man aus der Ihram rauskommt. Die erste Stufe ist am Tage von Yawm al-Nahr, am Eid-Tag. Am Eid-Tag, das ist der 10. von Dhul-Hijjah, da macht der Hajjah bestimmte Sachen. Er opfert sein Tier. Er wirft Steine. Ja, die Reihenfolge ist abgesehen, okay? Er opfert sein Tier, er wirft Steine und er kürzt seine Haare und er geht auch zum dann darf er schon sich trennen von seinem großen Ihram-Zustand. Dann darf er sich trennen von seinem großen Ihram-Zustand und ihm ist dann alles erlaubt, ab diesem Zeitpunkt wieder zu tun, was ihm vorher verboten war, bis auf eben alles, was mit Frauen zu tun hat. Und wenn man also vor diesem Tahallul, sprich praktisch gesehen, bevor man nach Mina zurückkommt, denn man ist ja am 9. Tag in Arafat, dann geht man von Arafat, übernachtet man von der 9. auf 10. Nacht in Muzdalifa, und wenn man dann in Muzdalifa war, geht man nach dem Fajr, geht man zu Mina, das ist der Eid-Tag. Und praktisch, wenn man vor diesem Zeitpunkt, bevor man nach Mina geht, und diese paar Sachen macht, die ich erwähnt habe, vor dem ersten Tahallul, dann ist der Hajj bei der Mehrheit der Ulama ungültig. Außer bei Imam Abu Hanifa rahimahullah. Bei ihm ist der Hajj immer noch gültig. Und zwar stützt er sich auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, Al-Hajju Arafah. Das heißt, Hajj überhaupt besteht aus Arafat. Hajj überhaupt besteht aus Arafat. Die Ansicht der Mehrheit der Ulama, sie haben dem widersprochen mit mindestens zwei Argumenten. Sie haben gesagt, erstens, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajj Arafah heißt nicht, dass wenn man nur Arafah gemacht hat, dass die Hajj dann gültig ist. Denn unter Übereinkunft gibt es auch andere Dinge, die Pflicht sind, wie zum Beispiel der Tawaf. Tawaf, die Umzirkeln des Hauses, Tawaf al-Hajj, die Pflicht Tawaf beim Hajj, ist unter Übereinkunft der Gelehrten Rukn. Wer das nicht macht, ist Hajj ungültig. Das heißt, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht so zu verstehen. Die zweite Sache ist, dass der Hajj ungültig ist, wenn man Geschlechtsverkehr ausübt. Vor dem ersten Tahallul war die Ansicht von Ali, von Umar, von Ibn Umar, von Ibn Abbas und Abu Huraira radiallahu anhum ajma'in. Also möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und sie haben geurteilt, dass man erstens der Hajj ungültig ist und zweitens man den Hajj zu Ende führen muss, weil Allah sagt, wa atimmul hajja, das heißt, und vollzieht die Pilgerfahrt, also macht sie zu Ende. Und sie haben geurteilt, man muss dann im kommenden Jahr die Hajj wiederholen. Das war Jota. Na. Und man muss natürlich auch ein Opfer leisten. Wenn es allerdings geschehen wäre, nach dem ersten Tahallul, das heißt, wo eigentlich alles erlaubt ist, ja, nur die Frauen, dann muss man nur ein Fidya leisten, ein Schaf schlachten. Und dann ist man dieser Sünde entkommen. Aber ist der Hajj noch gültig und Sache ist dann kein Problem. Die neunte Sache von Mahdhurat al-Ihram ist, dass man mit seiner Frau, wenn man sagt mit seiner Frau, dann ist das gemeint, weil das meistens der Fall ist. Wo man davon ausgeht, dass ein Hajj nichts Verbotenes tut. Aber gemeint ist überhaupt nicht mit irgendeiner Frau. Ja? Das hat die gleiche Urteil. Also wenn ich sage, der Hajj wird ungültig, wenn seine eigene Ehefrau etwas macht, dann ist es erst recht ungültig, wenn ein anderes macht. Ja? Also das ist selbstverständlich. Und zwar alles andere, was zum Geschlechtsverkehr führt. Das ist neun, ja? Wie bitte? Neun, ja. Alles andere, was zum Geschlechtsverkehr führt, also auf Arabisch Mubashara, das heißt alles das Spielen mit der eigenen Ehefrau, das geschlechtliche Spielen, all das ist verboten. Warum? Weil das dazu führt, zu dem, was den Hajj dann tatsächlich ungültig machen könnte. Und gemeint ist damit, dass man die Frau berührt, aus Erregung die Frau berührt oder berührt wird. Wenn dann kein Mani austritt, kein Samenerguss stattfindet und auch kein Madi austritt, dann ist es eine Sünde und der Hajj ist in Ordnung. Wenn allerdings Samenerguss stattfindet, dann muss man ein Kamel opfern. Aber die Hajj ist richtig. Aber die Hajj ist richtig, denn unter Übereinkunft der Ulama ist die Hajj erst ungültig beim Geschlechtsverkehr. Also gemeint ist mit Übereinkunft hier, dass wenn der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, dann ist unter Übereinkunft ungültig. Allerdings bei manchen Hanabila, manchen Gelehrten des Hanbalitischen Madhab, sie sehen, dass der Hajj auch jetzt schon ungültig ist. Also wenn man seiner Frau irgendwas spielt und dann ein Samenerguss stattfindet, dass dann auch der Hajj schon ungültig ist. Wie gesagt, vor dem ersten Tahallul. Vor dem ersten Tahallul. Nach dem zweiten Tahallul braucht man den Hajj nicht ungültig. Wenn allerdings nur Madhi austritt, dann muss man einfach nur Taube machen und der Hajj ist gültig. Deswegen ist es dem Muslim angeordnet, sich weit zu entfernen von all dem, von dem Beischlaf, wie Allah erwähnt hat, von dem Frevel und von Streit. Ja. Das sind die neun. Nochmal zur Betonung, die Frau hat genau die gleichen Mahdhurat al-Ihram, bis auf das, was wir erwähnt haben, an Unterschieden. Also bis auf die Kleidung. Und der Ihram der Frau ist in ihren Händen und ihrem Gesicht. Das heißt, die Frau darf nicht etwas anziehen, was zugeschnitten ist auf ihr Gesicht. Und sie darf auch keine Handschuhe anziehen. allerdings ihr Gesicht zu bedecken, mit irgendwas anderem oder ihre Hände zu bedecken, das ist selbstverständlich erlaubt. Ja, natürlich. Socken auch? Natürlich. Wenn es ja zugeschnitten ist, aber. Ja, wie gesagt, das Zugeschnitte gilt nur für den Mann. Okay. Das Zugeschnitte gilt nur für den Mann. Bei der Frau? Außer beim Gesicht, bei der Frau und ihre Hände. Okay, aber das Zugeschnitte ist auch. Deswegen haben wir erstmal gesagt von Ibn Qayyim, rahimahullah, hat gesagt, das Gesicht und die Hände der Frau sind genau wie der Körper beim Mann in Bezug auf Hajj. Genauso wie der Mann für seinen Körper nicht Zugeschnittenes anziehen darf. Aber er darf es bedecken und muss es bedecken. Ja. Genauso die Frau bedeckt ihr Gesicht, bedeckt ihre Hände, allerdings nicht mit Zugeschnittenem. Ja. Na. Und es ist auch erwünschenswert, dass der Muhrim während dem Ihram-Zustand wenig redet, außer Dinge, die ihm nutzen. Das gilt nicht nur mit dem Ihram, aber erst recht während dem Ihram, aber gilt auch außerhalb der Ihramzeit. Das heißt, gilt auch für uns jetzt zum Beispiel. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Das heißt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und übrigens nur als kleine Nebenbemerkung, sehr oft sagt man, wer an Allah den jüngsten Tag glaubt. Wortwörtlich heißt es nicht jüngster Tag, sondern letzter Tag. Der letzte, Allah, dann gemeint letzter Tag, bevor die Leute ins Paradies kommen oder in die Hölle kommen. Aber der Hadith ist bei As-Sahihain. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Das heißt, zum schönen oder guten Islam sein, Muslim sein, gehört es, dass er sich raushält von Dingen, die ihn nichts angehen. Alhamdulillah. Na, die Frage ist jetzt, was geschieht, wenn man eine von diesen neuen Sachen widerspricht, etwas falsch macht. Allgemein gesehen gibt es keine Übereinkunft der Ulama, was man in welcher Situation machen muss. Sondern es gibt mehr als eine Ansicht. Es gibt mindestens zwei Ansichten, und die werde ich euch vorstellen. Sheikh Shinqita, rahimahullah, er hat Folgendes gesagt. Er sagte, beim Vergessen, das heißt, wenn man eine verbotene Sache tut von diesen neuen Sachen, und gemeint ist jetzt hier Parfum oder etwas anzuziehen, was man nicht anziehen darf, oder den Kopf zu bedecken, dann muss man keine Fidya leisten. Wenn man es aus Versehen getan hat, wenn man vergessen hat, weil das sind Sachen, die man wieder verändern kann. Also sobald jemand mir aus Versehen Parfum macht und ich erinnere mich daran, kann ich auswaschen. Sobald ich etwas auf meinen Kopf lege, bedecke, zum Beispiel so eine Kopfbedeckung darf man nicht anziehen im Hajj. Wenn ich das anziehe plötzlich, oder eine Decke über mich mache, während ich schlafe, und ich wache auf und mache einfach weg, Sache ist erledigt. Okay? Das sind alles Sachen, die kann man wieder rückgängig machen. Aber Sachen wie zum Beispiel Geschlechtsverkehr oder die Haare geschnitten oder die Fingernägel geschnitten oder Fußnägel geschnitten, das sind Sachen, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Und da ist es egal, ob man es absichtlich getan hat oder aus Versehen getan hat. Nur wenn man es nicht wusste, ist was anderes. Aber wenn man absichtlich getan hat oder aus Versehen getan hat, in beiden Fällen muss man Sühneleistung machen. Und gleich werden wir sagen, was die Sühneleistung ist. Warum hat er gesagt, ist es gleichgültig, ob du es absichtlich gemacht hast oder nicht? Denn wenn jemand einen anderen aus Versehen umbringt, hat Allah angeordnet im Koran, je nach angenommen hat, als wenn ein Muslim umgebracht wurde, das ist, dann hat er angeordnet im Koran, dass er einen Sklaven befreien muss. Okay, diese Befreiung des Sklaven, es war doch keine Absicht. Aber trotzdem muss er es machen. Er muss trotzdem dafür bürgen. Okay? Deswegen spielt es in Bezug auf die Rechte keine Rolle, ob es absichtlich war oder nicht absichtlich war. Wenn ich etwas aus Versehen kaputt mache, was jemand gehört, dann muss ich dafür bürgen und muss ich das bezahlen. Es spielt nur eine Rolle in Bezug auf die Sünde. Also wenn ich absichtlich gemacht habe, dann bürge ich und habe eine Sünde auf mich geladen. Wenn nicht absichtlich, muss ich einfach nur, dafür bürgen. Und das ist keine Sünde. Na. Und der Beleg dafür, dass man, wenn man absichtlich etwas tut, eine Fidya leisten muss, das heißt einen Ersatz, eine Sühneleistung machen muss, ist der Hadith von Ka'b ibn Ujrah radiallahu anhu. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie viele Läuse er in seinem Kopf hat, und der Prophet hat ihm angeordnet, dass er seinen Kopf rasieren soll und eine Sühneleistung machen soll. Okay? Das heißt, obwohl er machen musste, musste er trotzdem Sühneleistung machen. Okay? Hat der Prophet ihm angeordnet. Das heißt, wenn man es absichtlich macht, egal ob man aus Sünde oder Sündern erst recht, ne? Aus Sünde oder weil es eine Notwendigkeit gab, dann muss man Sühneleistung machen. Ja. Na. Okay. Na. Die zweite Ansicht, die eigentlich das Herz eher beruhigt, ist die folgende Ansicht. Die einfachere Ansicht, das ist die Ansicht von Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, die ein bisschen einfacher ist. Und zwar sagte er, egal ob man etwas getan hat von diesen Sachen, die verboten sind, aus Versehen oder aus Unwissenheit oder gezwungen oder im Schlaf, dann muss man gar nichts machen. Bei allen diesen Sachen. Bei allen Sachen. Wenn du aus Versehen was getan hast oder aus Unwissenheit was getan hast oder gezwungen wurdest, etwas zu tun oder im Schlaf. Im Schlaf kann auch passieren, dass du über dich was Decke ziehst, meinetwegen. All diese Sachen musst du gar nicht tun. Aufgrund des Verses von Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, unser Herr, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ziehe uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir etwas vergessen haben oder einen Fehler begangen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Vers erhört, also diesen Dua erhört. Und selbstverständlich, wenn ich trotzdem etwas leisten müsste, hätte er von mir etwas verlangt. Hätte er mich zur Rechenschaft gezogen. Ich muss eine Sühneleistung machen. Ja. Der zweite Fall ist, dass man etwas absichtlich tut von diesen neuen Sachen, aber aufgrund einer Entschuldigung. Also natürlich, wenn ich sage, die neuen Sachen, ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass man absichtlich Geschlechtsverkehr macht, okay, mit einem Grund, der einen erlaubt, außer gezwungen. Aber das ist die erste Kategorie, haben wir schon erwähnt. Gezwungen, kann sein, dass eine Frau gezwungen wird. Du lässt auf ihr keine Sünde. Ja. Das gleiche gilt fürs Fasten. Wenn eine Frau gezwungen wird zum Geschlechtsverkehr, wenn sie fastet, gilt für die Sünde überhaupt nicht. Und ihr Fasten ist richtig und sie fastet weiter. Na. Also die zweite Kategorie ist, dass man absichtlich etwas macht von diesen verbotenen Sachen, allerdings aufgrund einer Erlaubnis. Wie in dem Hadith von Ka'b ibn Ujra, das heißt, er hat Läuse gehabt und er musste seine Haare rasieren und in diesem Fall muss er Fidya machen, das heißt, er muss eine Sühneleistung machen, allerdings keine Sünde. Es lastet auf ihn keine Sünde. Fertig. Der Grund ist deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala es angeordnet hat. Allah sagte doch, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Das heißt, wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll als Ersatz leisten, mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Die dritte Kategorie ist jemand, der etwas absichtlich tut und keine Entschuldigung hat. Er muss Sühneleistung machen und auf ihn lastet die Sünde. Und er muss Taube machen. Na. Was ist die Sühneleistung? Das bringt uns zum nächsten Kapitel. Das heißt Babul Fidya. Babul Fidya heißt das Kapitel über die Sühneleistung. Und gemeint ist mit dem Wort Fidya auf Arabisch, was muss man leisten dafür, dass irgendeine Sache so bleibt, wie sie war. Das heißt, ich habe Hajj gemacht, was muss ich dafür tun, damit mein Hajj gültig bleibt? Und zwar hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, selbst gesagt, in shi'ta fansuk nasika. Wenn du möchtest, dann opfere ein Schlachttier. وإن شئت فصم ثلاثة أيام. Und wenn du möchtest, dann faste drei Tage. وإن شئت فأطعم ثلاثة أصع من تمر لستة مساكين. Und wenn du möchtest, dann speise sechs arme Menschen mit drei أصع von Datteln. So, أصع ist der Plural von صاع. Ein صاع sind vier Amdad, der Plural von Mud, und ein Mud ist eine Hand voll. Das heißt, vier Hände voll geben ein صاع. Und du sollst das Dreifache davon geben. Also 12 Hände voll von Datteln. Sollst du an 6 verschiedene Arme speisen. Diese drei Wahlen hast du. Alhamdulillah. Eine Barmherzigkeit von Allah. Wie er sagt im Koran, wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten. Das heißt, er soll Ersatz leisten mit Fasten, 3 Tage, oder Almosen, oder Opferung eines Schlachttieres. Na, Almosen haben wir gesagt, und Opferung eines Schlachttieres werden wir gleich sehen, was ist. Müssen wir detailliert jetzt nochmal betrachten. Also erstens, entweder 3 Tage Fasten. Und zwar 3 Tage Fasten ist nicht eingeschränkt auf irgendeine Zeit, nicht eingeschränkt auf irgendeinen Ort, und es ist auch nicht Voraussetzung, dass man die hintereinander fastet. Allah hat gesagt, dann soll fasten. Und der Prophet hat gesagt, faste 3 Tage. Er hat nicht gesagt hintereinander, du kannst jetzt einen Tag fasten, übermorgen den nächsten und in einem Monat den dritten. All das, was ich jetzt gerade sage, bezieht sich auf das Kürzen der Fingernägel, auf das Kürzen der Haare, ja, und auch wenn man parfümiert, und die Sachen, die ähnlich sind, wie wir erwähnt haben. Bedecken der Haare, ja. Beim Geschlechtsverkehr haben wir was anderes schon gesagt. Und bei der Jagd wird es extra erwähnt, jetzt gleich, inshallah. Die zweite Wahl, die man hat, ist, dass man 6 arme Leute speist. Für jeden Armen die Hälfte von einem Sa'. Was sind ja 3 Sa' soll man verteilen? 3 × 2 = 6. Also jedem Armen gibt man eine Hälfte von einem Sa', entweder an Weizen oder an Gerste oder an Datteln oder ähnliches wie diesem. An irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit. Also muss es nicht im Haram sein. Und zwar nämlich Ka'b ibn Ujra mit den Läusen. Der Prophet ﷺ hat ihm das angeordnet im Jahr von Hudaybiyah. In Hudaybiyah wissen wir, sind die Muslime gar nicht in den Haram reingekommen. Naam. Das heißt, er hat ihm das angeordnet, obwohl sie ja im Haram waren. Das heißt, er hat auch seine Sühneleistung außerhalb des Harams gemacht, offensichtlich. Deswegen ist es keine Voraussetzung, dass man die Sühneleistung und dass die armen Menschen innerhalb des Haram das bekommen. Ganz im Gegenteil, wie wir jetzt inshallah im nächsten Kapitel, im Laufe dieses Kapitels sehen werden. Ja. Und die, wenn man sagt Miskin, dann ist der Fakir erst recht erlaubt, dass er etwas bekommt. Denn im Fiqh, wenn wir im Zakat-Kapitel sehen, ist eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Fakir und dem Miskin. Eine sagt man manchmal, ist der Miskin ist, glaube ich, meistens der Bedürftige und der Fakir ist der Arme. Ja? Und es gibt eine Unterscheidung. Also das gehört zu diese Worte. Gehört zu der Kategorie von Worten, danke, dass du mir auch was anbietest, gehört zu der Kategorie von Worten, nee, von der Orange, gehört von der, aufmachen, nach, aufmachen. Die ist gemeingefährlich, die kriegst du nicht auf. Deswegen sollst du sie aufmachen. Gehört zu der Kategorie von Worten, die, wenn sie zusammen erwähnt werden, haben sie verschiedene Bedeutungen. Und wenn sie einzeln erwähnt werden, haben sie vielleicht die gleiche Bedeutung. Islam, Iman. Manchmal, der Muslim, der Mu'min ist normalerweise das Gleiche. Ein Muslim äußerlich muss das machen, was ein Muslim macht. Und ein Mu'min ist der gleiche wie der Muslim. Der glaubt innerlich alles. Okay? Der gleiche Gläubige, andere Gottergebene. Wie kann man gläubig sein, wenn nicht Gottergeben ist? Geht nicht. Oder umgekehrt. Tayyib. Normalerweise ist es das gleiche. Nur, wenn sie zusammen erwähnt werden, wie im Hadith von Jibril a.s., dann können sie 2 verschiedene Bedeutungen haben. Denn da wird er gefragt, der Prophet a.s., Mal Islam? Was ist der Islam? Und dann antwortet er ihm. Und im anderen Hadith, dann wird er gefragt, im gleichen Hadith, was ist der Iman? Und antwortet er ihm, einer anderen Definition. Okay? Also manchmal bedeutet es, und das ist auch dieses Wort, Fakir und Miskin. Warum haben die Fuqaha unterschieden im Kapitel Zakat? und auch jetzt in diesem Kapitel zwischen Fakir und Miskin, weil Allah gesagt hat in Surah At-Tauba, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini und so weiter. Das heißt, die Sadaqat, die Spenden, Zakat und anderes, dürfen nur gegeben werden den folgenden 8 Kategorien. Und dann sagte Allah, al-fuqara, der Fakir, der Arme, und der Miskin, der Bedürftige. Das heißt, es sind zwei verschiedene. Sonst macht es keinen Sinn, dass man zwei hintereinander erwähnt. Und was ist der Unterschied zwischen Fakir und Miskin? Die Fuqara haben gesagt, Fakir ist jemand, der nicht einmal die Hälfte vorfindet, zum Beispiel verdient oder zur Verfügung gestellt bekommt, an Geld, was er braucht, oder an Essen oder Trinken. Nicht einmal die Hälfte von dem, was er täglich braucht. Er braucht zum Überleben jeden Tag 50 Euro, er und seine Familie, okay? Und er hat nicht einmal 50 Euro pro Tag. Das ist ein bisschen viel, aber je nachdem. Der Miskin ist jemand, der entweder die Hälfte findet, der zwischen der Hälfte findet, aber weniger als das, was er braucht. Also er findet die Hälfte, aber weniger als das, was er braucht. Und diese beiden Personen darf man Zakat geben. Und man darf sie auch speisen hier in dieser Sühneleistung. Warum? Weil der Prophet Sallam hat gesagt, man soll einem Miskin, man soll 6 Miskin, Masakin, Bedürftigen diese Asua geben. Und wenn er sagt, man darf es einem Miskin geben, dann darf man erst recht einem Fakir geben. Der Fakir ist noch ärmer. Die dritte Sache ist, dass man ein Opfer leistet, wie Allah sagte im Koran, oder Opferung eines Schlachttieres. Und die Opferung eines Schlachttieres, da gibt es Einschränkungen. Und das ist wichtig, auch wie wir inshallah sehen werden, am Ende des Kapitels für Hajj, manche Leute, Muslime, gehen opfern im Eid, im Bayram. Und dann kaufen sie sich Tiere und opfern sie. Aber sie müssen sich vergewissern, nicht jedes Tier dürfen sie opfern. Ja? Ein bestimmtes Alter muss das Tier erreicht haben. Und na, also zum Beispiel hier darf man nicht, wenn man ein Schaf opfert, männlich oder weiblich, dann muss es mindestens 6 Monate alt sein. Das nennt man auf Arabisch Jada'. Jada' ist ein Button, also eine Ziege, männlich oder weiblich, ein Schaf, männlich oder weiblich, das mindestens 6 Monate alt ist. Wenn man allerdings eine Kuh opfern möchte, Zakallah, dann muss sie mindestens 2 Jahre alt sein, also 2 volle Jahre alt sein. Und muss schon also ins dritte Jahr reingegangen sein, das Tier. Also über 2 Jahre muss alt sein, das Tier. Na, wenn es eine Kuh ist. Nimmt man auf Arabisch Tabi'a. Tabi'a. Und wenn man ein Kamel opfern möchte, dann muss es schon mehr als 4 Jahre alt sein. Also 5. Jahr schon angebrochen sein. Na. Das ist, was man opfern darf. Der Prophet s.a.w. hat allerdings auch erlaubt, dass man nicht nur ein Tier opfert, sondern dass man sich versammelt zu siebt und ein Kamel oder eine Kuh opfert. Ich habe eine. Was anderes? Also der Prophet hat auch erlaubt, dass man sich zu siebt ein Kamel oder eine Kuh teilt. Und das ist sicherlich weniger als ein Opfer jeder für eine Person, ne? Als eine Erleichterung. Alhamdulillah. Ja. Na, wie ist allerdings, wenn man ein Tier aus Versehen gejagt hat? Oder ein Tier gejagt hat, ja, weil die Verführung war zu groß. Na, die Verführung war zu groß und man hat unbedingt Hunger. Wie wär's, wenn man Hunger hatte, Achi? Ja, ja, früher, also heutzutage, die Leute denken anders. 20 oder 30 Lastwagen war das, die haben runtergeschmissen, alle, als Essen. Dann gilt Folgendes. Und zwar, wenn jemand aus Versehen ein Tier umgebracht hat. Nicht nur gejagt hat, einfach umgebracht hat. Ja? Dann müssen zwei Udul, das heißt zwei Adel-Personen. Zwei Adel-Personen sind Personen, die, sagen die Ulama, das ist auch für die Hadith-Wissenschaft wichtig, dass es ein Adel ist, eine Person, die, von der man nicht weiß, dass sie eine große Sünde begangen hat. Und eine Person, die auch nicht offensichtlich auf kleinen Sünden beharrt. Zwei Personen müssen sich dieses Tier anschauen und gucken, wie groß das Tier ist. Und vom Jagdwild dann entscheiden, welches entsprechende Tier es gibt. Ja, sie gucken, wie groß gibt es wie groß ist das Tier ungefähr, was gestorben ist. Und gibt es beim Jagdwild ein Tier, was ähnlich groß ist, dann muss er das opfern. Und zwar in Mekka. Oder den Wert davon. Wie Allah sagte, Allah hat uns alhamdulillah hier in einer Erleichterung gesagt. Und zwar sagte er in Surat Al-Ma'idah, O die ihr glaubt, im 95. Vers von Surah 5, O die ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es eine Ersatzleistung zu zahlen. Ein gleiches wie das, was er getötet hat. Also rein aus dem Koran entnommen. Ein Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Eine Ersatzleistung, die als Opfertier die Kaaba erreichen soll. Also, die Kaaba, Haus Allahs bei Mekka, und dort die Armen erreichen soll. Oder er leistet als Sühne die Speisung von Armen. Oder die entsprechende Ersatzleistung an Fasten. Damit er die schlimmen Folgen seines Verhaltens koste. Allah verzeiht, was vorher geschehen ist. Wer aber rückfällig wird, den wird Allah der Vergeltung aussetzen. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Jetzt müssen wir verstehen, was bedeutet es, ein Opfer zu leisten. Das haben wir gerade noch nicht zu Ende besprochen. Aber die zweite Erlaubnis ist, die uns Allah wieder zur Wahl gestellt hat, ist, dass wir stattdessen arme Leute speisen. Und das bedeutet, dass man schaut, den Wert von diesem Tier und kauft dafür Aswa. Wie gesagt, Sa, haben wir gesagt, sind vier Hände voll von dieser Gerste, Getreide und so etwas. Ja. Und zwar kauft man in dem Wert von dem Tier, was man opfern würde, statt dem Toten, also das tote Tier, nicht dessen Wert guckt man an, sondern der Wert des Tieres, das man opfern wird. Und dieses Tier zum Beispiel kostet 100 Euro, okay? Dann kauft man für 100 Euro Essen. In Form von Asar, was ich vorhin gesagt habe, ja? Und verteilt das auf arme Leute. Und zwar, manche Ulama haben gesagt, jeder Arme soll ein Viertel bekommen, Viertel Sa', und manche haben gesagt, ein halbes Sa', je nachdem. Kann man sich aussuchen. Gibt es Ikhtilaf. Und zwar in Makkah. Oder anderswo. Das ist auch Ikhtilaf. Ob es in Makkah gegeben werden muss oder woanderswo. Ikhtilaf. Oder für jeden Armen, der etwas bekommen hätte, oder für jeden Armen, der etwas bekommen hätte, einen Tag fasten. Also, angenommen, machen wir eine ganz einfache Rechnung, die wahrscheinlich in der Realität ganz falsch ist. Man hat ein Tier aus Versehen getötet und das Ersatztier, was man leisten müsste, kostet 100 Euro. Und jetzt kauft man für 100 Euro, die kann man entweder Asura kaufen, meinetwegen, man kriegt dafür 50 Asura. 2 Euro pro Sa, zum Beispiel. Dann nimmt man diese 50 Asura und gibt sie an 100 arme Leute, weil die dann eine Hälfte bekommt. Oder man gibt sie an 200, weil die dann ein Viertel bekommt. Klar. So. Wenn man sie an 100 verteilen würde, weil jeder die Hälfte bekommt, müsste man stattdessen 100 Tage fasten. Wenn man sie an 200 verteilen würde, weil jeder ein Viertel bekommt, müsste man 200 Tage fasten. Na. Was Anstelle, ja. Stelle. Wenn es allerdings kein ähnliches Tier gibt, zum Beispiel weil es irgendein Vogel war, wo es kein entsprechendes Tier gibt, bei den Jagdwild, dann fällt die erste Wahl weg. Das heißt, dann fällt die Wahl weg, dass man stattdessen ein Opfertier leistet. Sondern man guckt einfach den Wert des Vogels an, zum Beispiel, und kauft dann davon die Asa' oder verteilt sie auf die Arme oder fastet man stattdessen, wie ich gerade eben erklärt habe. Jetzt aber Folgendes. Die Sahaba radiallahu anhum, zu ihrer Zeit sind solche Sachen passiert. Und sie haben schon geurteilt über einige Sachen. Die Mehrheit der Ulama hat gesagt, wir richten uns von vornherein an das, was die Sahaba so schon gerichtet haben. Warum? Weil die Tiere ändern sich nicht. Die Tiere damals sind Tiere heute. Und andere haben gesagt, nein, in jedem Fall nimmt man zwei gerechte Menschen, die urteilen, wie groß das Tier war. Aber die richtige Ansicht ist, die ändert sich der Mehrheit und ist die einfachere Sache, weil die Tiere sind die gleichen. Und was die Sahaba schon gerichtet haben, danach richtet man sich einfach und sagt, es erledigt. Und zwar haben sie für eine bestimmte Sache schon geurteilt, die ich einfach jetzt inshallah erwähnen möchte. Und zwar wenn man einen bestimmten Vogel getötet hat, das ist ein Na'ama, das ist eine Art großer Vogel, müsste man mal nachschauen, was das auf Deutsch ist, Na'ama, dann muss man dafür ein Kamel opfern. Das war das Urteil von Ibn Umar, von Ibn Abbas, Zayd ibn Thabit und Ali und Uthman und Umar, radiallahu anhu. Wenn man ein Wildesel geopfert hat, dann muss man stattdessen eine Kuh opfern. Das war das Urteil von Umar. Und wenn man eine wilde Kuh aus Versehen gebracht hat oder gejagt hat, dann muss man stattdessen auch eine Kuh opfern. Das war das Urteil von Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Und wenn man ein Reh oder Hirsch oder Bock geopfert hat und zum Beispiel Hörner hat oder keine Hörner hat oder eine Bergziege, dann muss man auch eine Kuh opfern. Und wenn man einen Hasen gejagt hat, dann muss man eine Ziege opfern. Und eine Ziege, die schon 6 Monate alt geworden ist. Auf Arabisch nennt man das Anaqo. Das ist das gleiche wie Jedi in diesem Fall. Und Ziege heißt Ma'is. Wenn man eine Hyäne gejagt hat, dann muss man stattdessen ein männliches Schaf opfern. Weil der Prophet s.a.w. gesagt hat, also Hyäne auf Arabisch heißt Dab'a. Weil der Prophet s.a.w. gesagt hat, Ad-Dab'u Said. Das heißt, Ad-Dab'u ist ein Tier, was gejagt wird. Hyäne ist ein Tier, das gejagt wird. Und hier gibt es Ikhtilaf von den Ulama. Manche haben gesagt, das Tier darf man essen. Manche haben gesagt, darf man nicht essen. Weil die Aussage Ad-Dab'u Said heißt, Hyäne ist ein Tier, was gejagt wird. Manche haben gesagt, wenn es gejagt wird, darf man es auch essen. Und andere haben gesagt, nein, es geht nur um das Urteil. Wenn man es gejagt hat, wird es behandelt wie Tiere, die gejagt werden. Wallahu a'lam. Andere, die es verboten haben, gesagt, nein, es ist nämlich wie ein wildes Tier mit Reißzähnen. Deswegen darf man es nicht essen. Und wenn man eine Gazelle oder ein Reh, wenn man eine Gazelle geopfert hat, dann muss man auf Arabisch Rasal, Gazelle, Rasal, gleiche Wort. Dann muss man eine Anas, also eine Ziege, eine Ma'iz opfern. Und wenn man einen Klippdachs, Wabar, oder ein Dab, eine Eidechse, gejagt hat, dann muss man ein Jedi opfern. Das haben wir gesagt vorhin, das ist der Sohn von der Ziege. Also der Sohn, also der 6 Monate alt geworden ist. Keine Tochter. Und wenn man eine Wallah alam ist das gleiche. Und wenn man ein Yarbu' oder Jerboa, das ist das gleiche auf Arabisch, nur ein anderer Dialekt. Und zwar ist es eine Wüstenspringmaus, geopfert hat, gejagt hat. Dann muss man eine Jafra opfern. Und zwar ist das ein Tier, eine Ma'iz, also eine Ziege, die 4 Monate alt geworden ist. Und wenn man eine Hamama geopfert hat, also eine Taube, dann muss man dafür ein Schaf opfern. Das ist natürlich eine große Diskrepanz dazwischen, aber so haben sie geurteilt. Hamama ist Taube, ne? Hamama, Taube, ja. Sind diese Tauben in dem Gebiet verpaaret? Ich weiß nicht, in Medina gibt es welche, aber in Makkah habe ich noch keine. Makkah habe ich keine. Über die Tauben von Harem, wenn man die tötet, dann mal ein Schaf. Allah, ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo es sie gibt. Aber auch vorsichtig gibt es da welche. Na. Und wenn man. Das sind die Tiere, die geurteilt worden sind. Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und inshallah, beim nächsten Mal reden wir dann über Medina. Weil Medina ist auch ein Haram. Auch ein verbotenes Gebiet. Eine heilige Zone. Ob dort die gleichen Gesetze gelten wie in Mekka oder nicht. Und was man doch auch nicht tun darf in einem Haram-Gebiet. Gibt es noch andere Sachen, die man nicht tun darf, außer auf die Jagd gehen. Wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.